zwischen Kim und Korn spielt sich dein Leben ab. Ein Stückchen Metall, das dir ans Ende gebracht. Dein Leben vorüber hat er dich erst erfasst. Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde. Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde. Der Schütze in der Kirche sein Opfer gefunden. Der Finger macht zu voll und brennende Wunde. Ist der Richter des Krieges, Partisan oder Killer? Ihm kann keiner entkommen, die bestialischen Thriller. Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde. Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde. Seine Blick hier drinnen, nur einer kann in diesem Duell gewinnen. Er kann dich sehen, ganz egal wo du bist. Und du kannst sicher sein, dass er immer trifft. Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde. Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde. Er ist ein Neuer und ist Kumpel, von den Medien inspiriert und ohne Sinn und Verstand ist sein Hass eskaliert. Keiner hat das Recht, über den Tod zu entscheiden. Wie lange wird er dieses böse Spiel noch treiben? Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde. Gefangen im Fadenkreuz, eine tiefe Wunde, den Kampf verloren in der ersten Runde.